mit den Bonbonzen, nieder mit diesem Staat. Deutscher, nimm endlich die Waffe und töte die rote Saat. Deutscher, nimm endlich die Waffe und töte die rote Saat. Ausländerpack. Nur einmal bleib du deutscher Sieger und knall sie alle ab. Nur einmal bleib du deutscher Sieger und knall sie alle ab. Nieder mit Auschwitz-Lügen, nieder mit Hohn und Verrat. Deutscher, nimm endlich die Waffe und stürze diesen Staat. Deutscher, nimm endlich die Waffe und stürze diesen Staat. Nieder mit Kirchen und Sekten, nieder mit Kreuzen und Schein. Nur einmal bleib du deutscher Sieger und schmeiß die Bombe hinein. Nur einmal bleib du deutscher Sieger und schmeiß die Bombe hinein. Nieder mit Kinderschänder, nieder mit der Perversion. Ich glaube, es lohnt sich zu kämpfen, denn ein Reich ist am Ende der Lohn. Ich glaube, es lohnt sich zu kämpfen, denn ein Reich ist am Ende der Lohn. Mord und Brand in unserem Land, Hetze und Multikultur. Rassen, Mischmasch und Unverstand, Deutsche sorgt endlich für Ruhe. Rassen, Mischmasch und Unverstand, Deutsche sorgt endlich für Ruhe.